Erster er führte mich nach Norden in den äußeren Hof. Er brachte mich zu den Räumen beim Gebäude. Zweiter, das Gebäude war 100 Ellen lang. Es war 50 Ellen breit. Dritter, es gab 3 Stockwerke mit Gängen. Sie lagen gegenüber vom inneren Hof. Vierter, vor den Räumen war ein Weg. Er war 10 Ellen breit und 100 Ellen lang. Fünfter, die oberen Räume waren kleiner als die unteren. Die Gänge brauchten oben mehr Platz. Sechster, die Räume hatten 3 Stockwerke. Sie hatten keine Säulen. Deshalb waren sie oben schmaler. Siebter, draußen gab es eine Mauer vor den Räumen. Sie war 50 Ellen lang. Achter, die Räume am äußeren Hof waren 50 Ellen lang. Neunter, unter diesen Räumen war der Eingang von Osten. Man kam vom äußeren Hof dorthin. Zehnter, auch im Osten gab es Räume beim Gebäude. Elfter, vor diesen Räumen war ein Weg. Sie sahen wie die Räume im Norden aus. Auch die Türen waren gleich. Zwölfter, es gab eine Tür am Anfang vom Weg. Dieser Weg führte zum äußeren Hof im Osten. Dreizehnter, er sagte, diese Räume sind heilig. Hier essen die Priester die heiligen Opfer. Sie legen dort die Gaben für Gott hin. Vierzehnter, die Priester ziehen dort ihre heiligen Kleider aus. Sie ziehen andere Kleider an. Dann gehen sie zum Volk. Fünfzehnter, er war mit dem Messen fertig. Er führte mich zum Tor im Osten. Er maß das Gebäude von außen. Sechzehnter, er maß die Ostseite mit einem Stab. Sie war 500 Ruten lang. Siebzehnter, er maß die Nordseite. Sie war auch 500 Ruten lang. Achtzehnter, er maß die Südseite. Sie war 500 Ruten lang. Neunzehnter, er ging zur Westseite. Er maß dort 500 Ruten. Zwanzigster, er maß alle 4 Seiten. Die Mauer war 500 Ruten lang und breit. Sie trennte den heiligen Platz vom Rest.